So unterstützen des Atomsprengkopfexplosions Versuchers in der DEFAJK, bei dem die grenzenlose Macht des Landes wiederum nachhaltig demonstriert wurde, veröffentlichte am 12. September die slowenisch-koreanische Freundschaftsgesellschaft eine Erklärung.